Jesus back, back again. Shady's back, tell a friend. Waffenladen. Thank you. ich machen so, aber gegenseitig in die Fresse. Sonntags, aber ticken die nicht ganz sauber. Nee, dann machen wir einen Lückenlaudet. Also ich empfinde das mitunter als beängstigend. Ich kann dich nicht hören, es ist so dunkel hier drin. Halt's Maul, du Scheißfotze!